habe ihn Meinen gefragt, Sie, dass die ganze Welt sich gegen Sie verschwunden? Ja, also der Mann ist irgendwie aufgehetzt durch irgendjemanden, das ist doch ganz klar. Der war zu mir ja liebenswürdig, bis dorthin auch. Der Graf, mein Monitor ist aufgehetzt, die Frau Meier ist aufgehetzt. Und die Frau Meier weiß wahrscheinlich gar nichts anderes. Und auch Frau, die ganzen anderen wissen nichts anderes von Frauen. Der wird das gesagt haben irgendwie. Mich herausgestrichen haben, die Vera, die bringt mir einen Kreuzer. Ich bin Millionär, die Vera bringt mir einen Kreuzer. Ich höre den Mann nicht sprechen. Vera kann alles, so immer. Ja. Wie stimmen da wieder die Daten sein? Was für den 14. Uhr ermordet wurde, sollte er sich mit Ihnen und dem Kollektor treffen? Das heißt aber, mit mir konnte er sich gar nicht treffen. Mit mir war gar keine Möglichkeit, mich zu treffen, weil ich ja nur für wenige Stunden nach München kam, um das ganz schnell zu erledigen und um ganz schnell wieder nach Bonn zu fahren. Ja, wo waren Sie zwischen 19 Uhr und 20 Uhr? Am grünen Donnerstag. Wann? 19 Uhr und 20 Uhr? Am grünen Donnerstag, den 14. Am Morgen. Ja, da bin ich bei Stahlberg gewesen, anschließend weitergefahren. Bis wann waren Sie bei Stahlberg? Bis kurz nach sieben. Bis kurz nach sieben. Ich kann mich nur auf die Aussagen Stahlbergs da verlassen. Ja, also bis sieben. Kurz nach sieben, das... Ich weiß das nicht so genau. Und er konnte es rekonstruieren anhand der Eintragung eines Patienten. Nicht wahr? Da waren Sie also am 14. bei Stahlberg. Ja. Und was war dann? Was sind Sie dann hingefahren? Zur Autobahn. Ja, und welchen Nachweis können Sie mir erbringen, dass Sie aus der Autobahn war? Ja, ich habe Coca-Cola in Augsburg gekauft. Ich kann nur das sagen, was ich gemacht habe. Dass ich gefahren bin. Ich war ja schon um 3 Uhr in Bonn. Ich muss ja irgendwie gefahren werden, diese 600 Kilometer. Gestern haben Sie noch angegeben, Sie hätten mit Stahlberg an sich... Wenn sich auf der Autobahn in Zugang getroffen hat, Ihnen die Brille nachgefallen. Ja, natürlich, da steht ja alles fest. Ach, das wollte ich jetzt nochmal vortragen. Das musste ja, ich stimmt nicht. Das? Ja, natürlich stimmt das. Stahlberg hat dieses Alibi nicht bestätigt. Welches Alibi? Dass Ihnen die Brille an diesem Tag nachgefallen hat. An welchem Tag denn? Am 14. meint, vielleicht war es an einem anderen Tag. Das weiß er nicht mehr. Am 14. meint aber, war es sicherlich nicht. Denn am 14. war noch jemand in der Praxis. Das ist das Allerneueste. Ich kann ja nur das nachsagen, was mir Herr Stahlberg, also Stahlberg vor 3 Monaten Ihre Angaben, dass, Sie am 4., dass er Sie am 14. nach der Autobahn getroffen hat, um Ihre Brille Ihnen nachzufahren, nicht bestätigt. Wann hat er es mir denn nachgebracht? An welchem Tag denn? Er geht dran, an irgendeinem Anfang, wahrscheinlich war es, soll es der 23. gewesen sein. Kann aber auch eine Woche vorher gewesen sein. Eine Woche vorher kann es nicht gewesen sein, denn da bin ich morgens um 11 Uhr gefahren. Es muss also so wahrscheinlich am 23. gewesen sein, gibt es an. Aber am 14. ist er fast überzeugt, war es sicherlich nicht. Denn am 14. waren zwei noch in der Praxis, die er seinen Eintrag und aus weiteren Aussagen, Zeugenaussagen feststellen. Am 23. Da muss ich mein Buch nachsehen, ob ich dann am 23. abends gefahren bin. Das glaube ich. Am 23. nicht. Abends waren Sie bei Stahlberg. Das stimmt. Und zwar genau um 17 Uhr, wie auch zwischen 17 und 18 Uhr, wie auch am 14. Also er kann. Ja, was, warum sagt der Mann mir das denn? Ich weiß es ja nur von ihm, dass er die beiden Brillen, als er beide Brillen einpackte bei mir und sagte so, damit Sie mir das nicht nachfahren müssen, nehme ich jetzt die Brillen nach, hier zu mir, seine eigenen. War er bei mir und hatte die Silvia engagiert. Ja, also... Jetzt müssen wir doch mal bitte nachschauen, was am 23. war. Darf ich das mal eben nachsehen? Das steht drin, dass er am 24. mit einem Flieger weitergefahren ist. Ja, dann kann ich doch gar nicht, dann kann er mir doch die Autobrille nachts nicht gebracht haben. Dann kann es also doch nur der sein, diese Brille. Kann doch nur an dem Abend dann sein. Er glaubt mit Sicherheit annehmen zu können, dass der 14. nicht war, weil er sich dann abgemeldet hätte. Erstens war bei einer Zeugin, die davon auch nichts weiß. Ist fast mit Sicherheit annehmen, dass er am 14. nicht dort war, der Stahlberg. Bitte? Die fast mit Sicherheit angeben kann sogar, dass er bei Stahlberg am 14. nicht war. Das ist ja hundertprozentig, das weiß ich hundertprozentig. Ich habe nach wie vor Zweifel, das ist wahr. Ja, Herr Stahlberg. Das wird noch das ist doch, das ist ja unmöglich überhaupt. Das ist ja unmöglich. Er hat mir gesagt, hier steht in meiner Karteikarte, es ist, ich habe ihm eine Spritze oder zwei gegeben und ich war erstaunt, dass er all das erzählen konnte. Was wurde denn am 14. gemacht? Er hat eine Injektion hier gemacht. Und was sonst noch? Er hat die Prothese geändert, ist rausgegangen. Ein bisschen abgeschnitten. Und was sonst noch? Ich alles nicht mehr. Hat er einen Zahn plombiert vielleicht? Ja, hat eine Sache plombiert. Hat er sonst etwa einen Zahn gezogen? Nein, nichts gezogen. Hat er sonst was gezogen? Nein, nichts gezogen. Warum hat er ihm dann eine Injektion gegeben? Also bei einem Plombieren des Zahnes macht man das doch in der Regel nicht. Weil meine Zähne, die Nerven in den Zähnen so nah liegen, dass man unbedingt eine Injektion machen muss. Ist das immer der Fall? Ja. Weil das meistens an den Zahnhälsen ist und da ist die Überempfindlichkeit ja sehr groß. Ja, also wie gesagt, das war dieses Alibi Stallberg, nicht wahr? Das ist nicht gelungen. Ja, dann bin ich vollkommen verzweifelt, dann kann ich nur sagen, ich weiß das Ganze ja nur von Herrn Stallberg, denn der mir sagt, Was ist so, nicht wahr, dass Sie sich mit Stallberg mal unterhalten haben, vielleicht mal ein Gespräch mit Brillen. Nein, er war ja bei mir. Und dann wäre vielleicht nur von ihm die Rede gewesen zunächst, dass die Brille Ihnen nachgefahren wurde und Sie dann gesagt haben, war das nicht vielleicht der 14. Nein. War nicht so? Nein. Es bleibt ja gar kein Tag übrig. Es kann ja nur der Abend gewesen sein. Weil ich ja sonst nicht abends fahre. Ich bin ja die ganze Zeit nicht nachts gefahren, einmal nicht mehr wieder. Aber an diesem 14., da ist er sich so ziemlich sicher. Auch ist er sich sicher, dass seine Eintragung in einem Buch nicht am gleichen Tag, sondern nachträglich gemacht wurde. Das kann ich nicht. Ich weiß, dazu kann ich nicht sagen. Weil das gegen die Eintragung in das Buch und der Kartei doch auch insofern nicht unerhebliche Verdachtsmomente aufzeigen. Ja, wie er das handhabt mit Kartei und Buch, das weiß ich nicht. Da habe ich keinen Einblick. Aber also ich frage noch mal, waren Sie tatsächlich am 14. bei Stallberg? Ja, ich war bei Stallberg. Ich erinnere mich haargenau. War sonst noch jemand in der Praxis Stallberg? Ich habe niemanden gesehen, ich saß im Sprechzimmer, im Privatzimmer. Es war jemand im Sprechzimmer. Im Sprechzimmer? Ja. Ja. Und in dem allgemeinen Warteraum saß da jemand? Nein. Niemand? Da habe ich niemanden gesehen. Ob nachher noch jemand gekommen ist, weiß ich nicht. Hat es während Ihrer Anwesenheit zur dort in der Praxis Stallberg geläutet? Das weiß ich nicht. Wer hat Ihnen geöffnet? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich gestern schon gesagt. Das kann ich mich nicht erinnern, ob es eine Sprechstunde für die Mutter oder er war. Das weiß ich nicht mehr. Sie können sich nicht erinnern, dass Sie außer Stahlberg noch jemand anderen in der Wohnung gesehen haben? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Also dann wissen wir immer noch nicht, wo Sie tatsächlich zwischen 1920 und 1920 waren. Auf der Autobahn, wo soll ich denn? Ich muss doch ankommen. Ich muss doch, wenn ich nachts um 3 Uhr ankommen will, dann muss ich ja fahren, Herr Staatsanwalt. Muss ich sehr, sehr heftig fahren. Sie sind schon 3 Uhr angekommen. Ja, sicher bin ich um 3 Uhr angekommen. Sind Sie nicht um 5 Uhr angekommen? Nein. Auch um 3.30 Uhr? Auch nicht. Also um 3:30 Uhr nicht? Nein, auch nicht. Auch nicht. Na, gestern haben Sie aber angegeben, dass Sie um 3:30 Uhr angekommen sind. Nein, ich habe gestern angegeben, dass ich um etwa, da steht im Tagebuch 2 mit einem Strich, dass ich annehme, dass es 2:30 war. Und von der Autobahn bis zum Elternhaus, hoch oben am Berg, brauche ich ungefähr 45 Minuten Fahrt. Das ist kurz 2:45. Da bin ich nur kurz im Hause gewesen und habe mich sofort entschlossen, umzudrehen, weil ich. Es kann auch 2:50 gewesen sein, um zu meiner Mutter ins Krankenhaus zu fahren, in den Innenhof und habe dort gepfiffen und anschließend habe ich 2 Kasten geschrieben. Weiß ich haargenau. Ich frage dich, ist der Ansicht, dass er ein Vorfahren des Volkswagens immer hätte gehört, wenn sie bereits um 3 Uhr oder 3:15 Uhr angekommen wären, war der Motor des Volkswagens auf den steilen Berg hinauf im zweiten Gang fahren, den Ziernaden leer macht und sie das kleinste Geräusch war. Schlafen wir bei zu Fenster, die Leute. Vollkommen hermetisch verriegelten Fenstern. Die Frau Wittig gibt an, wenn dein Volkswagen gekommen wäre und wäre vor dem Haus abgestellt worden, dann ist es unmöglich, dass sie es nicht gehört. Ja. Mir hat sie gesagt, sie wäre im ersten Schlaf gewesen und sie hat es nicht gehört. Ja, 3 ist an sich nicht. Ja, sie sagt, ich werde der erste Schlaf für sie. Sie hat es nicht gehört. Ja, sie hat eben den Volkswagen nicht gehört. Sie ist aber der Ansicht, dass sie ihn hätte hören müssen. Ja. Denn sonst hört sie auch jedes Geräusch. Und das Volkswagen-Geräusch ist ja sehr laut, wenn man Berg aufhört. Bei den 9 aber gar nicht. In der Nacht. Bei den 9 ist es sehr milde geworden. Schon. Innen, aber das Geräusch außen, das ist immer gleich. Die Straße ist ungefähr von Ihrem Fenster 20 Meter entfernt. Das ist ein Berg. Das Grundstück und steigt. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Berg? Ja, oder? Es steigt 7 Meter an, das Grundstück. Mein Elternhaus. Und das Fenster zur Straße hat Frau Dr. Wittig mit einem Schrank verstellt. Und 2 Fenster sind zum Berg. Und die Straße führt hier vorbei. Da steht der Schrank. Kann ganz gut sein, dass das nicht hört. Sehr ruhiges Zimmer, sehr ruhiger Raum. Also Sie sind der Ansicht, dass es nicht gehört hat? Das muss sie ja nicht gehört haben, sonst, wenn sie es so aussagt. Und als Sie das erste Mal aufgeschlossen haben, da war versperrt. Haben Sie nicht gesagt? Nein, ich habe gesagt, beim zweiten Mal war ein Hindernis. Nein. Gestern haben Sie angegeben, als Sie das erste Mal aufgesperrt haben, war das Schloss versperrt. Sie mussten zweimal umdrehen. Als Sie weggingen, haben Sie die Türen. Ja, so meinen Sie, zugeschlossen. Oben ja, der Sicherheitsschloss. Das war zweimal zugesperrt, das stimmt. Und als ich zurückkam, war ein Hindernis vorhanden. Stunde später. Und da habe ich geklopft und habe gefragt, warum habt ihr denn verriegelt, wörtlich? Warum haben Sie denn verriegelt? Aber dann sagt man ihr. Ja, warum waren Sie dann, als das zweite Mal kam, der Ansicht, dass jetzt ein Riegel vorgelegt ist? Weil 2 Riegel an der Türe sind. Und ich nahm dann an, dass die ein Geräusch gehört hatten, eben mein Weggehen, mein Zuziehen der Türe, nicht geschlagen, sondern Zuziehen. Und dachte ich, da ist vielleicht jemand aufgestanden und hat inzwischen die Kette vorgelegt oder den Riegel vorgeschoben. Die wussten ja nicht, dass ich so schnell wieder kam. Die nahmen ja alle an, ich käme erst im Laufe des Karfreitags wieder. Ja, warum? Da wäre doch an sich es vielleicht besser gewesen, wenn der Riegel das erste Mal schon vorgelegt worden wäre. Ja, denn Sie wussten ja nicht, dass Sie da abkamen. Ja, Sie konnten nicht. Ich hatte gesagt, ich komme. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der nichts gehört hat, mitten in der Nacht aufsteht und einen Riegel vorlegt. Ja, eben deswegen habe ich auch gefragt, warum habt ihr denn inzwischen verriegelt? Und es war gar nicht verriegelt. Er stand dann auf, kam im Schlafanzug, schlaftrunken an die Türe und öffnete mir und sagte, es ist gar nicht verriegelt. Und dann wollte ich mich entschuldigen. Und die Frage, warum habt ihr verriegelt, die haben Sie tatsächlich gestellt. Das ist sicherlich richtig. Aber Sie haben nun ein Wort eingefügt, nämlich das Inzwischen. Und dieses Wort Inzwischen wird von der Frau und Herrn Wittig nicht bestellt. Kann ich auch nicht sagen. Haben Sie jetzt die beiden gefragt, wenn der Heim ich habe draußen von der Tür, die haben ein Blendläden davor. Da habe ich geklopft und habe gesagt, warum habt ihr denn verriegelt oder warum habt ihr denn inzwischen verriegelt? Irgendwie so, ganz schnell. Nicht wahr? Ich wollte euch ja gar nicht stören. Und das war 4:30 dann? Ja, ich fuhr ja noch mit Licht. Es war schon dämmerig natürlich, es wurde schon hell. Das Licht vielleicht auch ausmachen können. Und wann sind Sie weggegangen aus dem Haus? Gegen 3:55 etwa. Sonst hätte meine Mutter ja nicht die Eintragung. Wie weit ist der Weg bis zum Krankenhaus? Das fahre ich nachts natürlich schneller als am Tage, weil ich keinen Gegenverkehr habe. Das kann ich in 5 Minuten schaffen. Und da sind Hausbestätigungen gepfiffen? Und dann bin mit dem Wagen reingefahren und habe aufgeschaut und gepfiffen und dann bin ich eine einige Zeit wieder gefahren. 5 Minuten etwa. Ja, sind Sie dann gleich wieder zurückgefahren? Nein, dann bin ich noch, habe ich noch eine Karte geschrieben an meine Tochter und an eine Karte an einen Herrn Kramer, den Versicherungsbeamten, Menschen hier von der Allianz. Wo haben Sie die Karte geschrieben? Im Wagen sitzend. Warum gerade im Wagen sitzend? Weil ich wollte der Silvia schreiben, dann suchte ich mir Briefpapier und dann fand ich auch eine Postkarte, die ich immer bei mir hatte, und dann fiel mir Kramer ein, dass ich vergessen hatte, den anzurufen in München. Ich habe nochmal meinen Plan übersehen, was ich alles zu machen hatte. Da stand dann Kramer drauf und den hatte ich mir vergessen anzurufen. Dann habe ich dem korrekterweise eine Karte geschrieben. Warum haben Sie das gerade im Wagen geschrieben? Ja, wohin soll ich denn? Und diese Nacht? Eine Karte an Kramer passiert nicht so und eine Karte an Ihre Tochter? Ja, ich, doch, meine Tochter schreibe ich sehr häufig. Ja, der Osterfeiertag kam noch und vor Osterdienstag. Ja, ich hatte hier schon das. Ich war schon so, alles unterwegs. Eine Ausstellung zu erwarten. Auch mit Luftbrust. 2 Tage. An Ostern? Ja, 2 Tage. Bis von Bonn bis London 2 Tage. Anderthalb Tage. Sehr schnell. Ja, da hätte es am Montag vielleicht bekommen, weil England ja am Montag, soweit ich informiert bin, kein Feiertag ist. Ja, sie hat aber den Brief noch gekriegt, glaube ich. Wann? Ich glaube, sie hat den noch bekommen. Ich weiß es nicht bestimmt. Also den Brief haben Sie Luftpost gekriegt? Ja. Wo haben Sie den Brief denn eingeworfen? Am Bahnhof. Vorbeikommen. In Bonn. Bonn, ja. Und eine Karte Kramer, wo haben Sie? Auch Bahnhof. Ach, Bahnhof. Und warum waren Sie der Ansicht, dass Sie die Karte Kramer unbedingt noch in dieser Nacht schreiben müssen? Nur damit ich es schon mal wieder weiß. Ich bin ein Mensch, der alles immer erledigt haben muss. Ich schiebe nie grundsätzlich nichts auf. Bin pünktlich und habe ich schon wieder weg. Dann kann ich schon wieder einen Strich machen und bin glücklich, dass wir mir Aufträge vorlegen. Schon was absolviert. Die Frau Frank haben Sie ja vormittags nicht mehr getroffen. Nein, die war beim Friseur. Wen haben Sie denn mit der Beaufsichtigung der Wohnung beauftragt, in der Zeit, in der Sie in Bonn waren? Frau Frank. Frau Frank. Und seit wann konnten Sie das Ding mit Frau Frank? Seitdem Sie dort wohnen, seit 5 Jahren. Seit wann ist das? Seit 56? Ja. Da waren Sie zunächst noch nicht verheiratet, Sie haben dann nach 2 Jahren geheiratet. Haben Sie schon im Jahr 1957 das Ehepaar Frank mit Beaufsichtigung der Wohnung beauftragt oder die darum gebeten? Frau Weigand hat das da genommen. Die hatte den Hausschlüssel von meiner Wohnung, konnte pausenlos ein- und ausgehen, auch wenn ich in München da war, eben damit sie sich mit ihrem Sohn dort treffen konnte. Warum haben Sie mit Frau Weigand so ein enges Verhältnis gehabt, dass Sie ihr gleich den Wohnungsschlüssel übergeben? Ja, weil ich verreist war und dann hatte ich, damit hatte ich erstmals begonnen und dann habe ich ihr nicht wieder abgenommen. Es wurde vergessen und sie bat mich auch, ob sie mal ihren Sohn dort treffen könnte. Ihr war das Sorgerecht entzogen und sie durfte den Sohn nur 3 Wochen im Jahr sehen. Der Ehemann bestand darauf, dass es nicht öfter war. Und dann wurde das hinter seinem Rücken so arrangiert, dass er nur einige Male in meine Wohnung kam und sich mit der Mutter dort traf. Ja. Wie oft haben Sie denn Frau Weigand getroffen? Ja, im ganzen Leben höchstens 10 bis 12 Mal. Und da haben Sie ja gleich den Schlüssel übergeben. Ja, sie ist Rheinländerin und sie macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Und trotz aller Warnungen. Und bei wie vielen Treffen haben Sie ihr den Schlüssel übergeben? Als ich mit meiner Tochter nach Italien fuhr. Wie oft haben Sie das vorher gesehen gehabt? 5, 6 Mal. 5, 6 Mal. Aber ich kannte sie ja. Ich wusste ja, wer sie war, nicht wahr? Sie kannte den Hans Kossi, sie kannte Dr. Sand und Lothar Brühne hatte den Dr. Sand eingeladen zur Hochzeit. Und da fragte Dr. Sand, ob er eine Dame mitbringen dürfte. Und ich war zutiefst erschüttert, als es dann Frau Fischer war. Diese Jo, die dann an dem Abend sich unmöglich benahm und barfuß nach Hause ging. Laut weinend und schimpfend und sich wieder betrunken hatte. 2 Uhr nachts. Und dann auch das war Stein, der sich versucht, bei Lothar Brühne irgendwie Kontakt zu finden. Und wollen wir mal bei Frau Weigand bleiben. Die Frau Weigand wurde richterlich bereits vernommen. Und sie hat angegeben, dass sie hat Bezug genommen auf ihre Angaben bei der Polizei und bei dem Richter dann insbesondere, was mich jetzt im Augenblick interessiert, noch Folgendes ausgesagt. Aber sie hat keinen Hass gegen Frau Brühne und sie verfolgt mit ihrer Aussage auch keine persönlichen Motive. Ich habe Frau Brühne seit meine Rechtsgebung Garmisch entwendet wurde, wahrscheinlich von ihr, sagt sie, nicht mehr gesprochen. Und sie hat auch keinen Kontakt mehr mit ihm. Und aus den persönlichen Angelegenheiten der Frau Brühne habe sie sich herausgehalten. Sie hätte auch damals Äußerungen der Frau Brühne an Herrn Braun ohne weiteres diesem übertragen können, aber es lag ja nicht dran, die bei Dr. Braun irgendwie schlecht zu machen. Sie sei auch persönlich überzeugt, dass sie mit dem Mord in Verbindung zu bringen sind und sie trat ihm die Tat zu. Und sogar insoweit ist sie der Ansicht, dass sie die Tat auch selbst ausgeführt haben können. Die frühere Äußerung, dass sie zuerst Spanien haben wolle und dann dem Dr. Braun einen Holzscheit über den Kopf haue, weil ihr so widerlich sei, habe ich nicht nur eine bloße Redensart aufgefasst. Sie sagte mehrmals, den kann man nur erschlagen. Also das ist ja grausam, hinterwäldlerisch, unglaublich etwas, das ist ja empörend. Ich bitte nur, dass man diese ganzen Leute vernimmt, die mit ihr im Zusammenhang stehen, wenn die nicht Angst haben, etwas auszusagen, weil die Frau später sich dann rächen würde. Erwähnen möchte ich noch, dass Frau Brühne in meiner Ehescheidungssache eine dunkle Rolle gespielt hat, dass sie in der Ehescheidungssache eine Rolle gespielt hat. Das sagen Sie ja, haben Sie gestern ja auch schon gesagt. Ich wurde Zeuge dieses Betrugs. Nicht? Welches Betrugs? Dass sie über Nacht mit Herrn Thierauf unterwegs war und noch mit einem anderen Mann einmal. Und das musste ich dann sagen, ich wurde Zeuge eben dieser Sache. Dann haben Sie sonst in dem Ehescheidungsprozess nichts angegeben. Nur dass Frau Weigand mit Herrn Thierauf manche Nacht verbracht hat. Nee, sonst wüsste ich nichts. Haben Sie die Frau Weigand unmittelbar bei intimen Beziehungen mit Thierauf mal gesehen oder überrascht? Nein, sie hat mir jetzt aber erzählt, dass sie mit dem Mann intime Beziehungen hat. Sie hat erzählt. Also die Frau Weigand gibt daran ein geschiedener Mann. Hatte eine abartige Veranlagung, Triolenverkehr. Und er hat mehrmals das Angebot gemacht, dass Frau Brühne hinzugezogen werden soll. Sie selbst, haben der Frau Brühne auch lesbische Anträge gemacht. Sie selbst wollten mehrmals sich verweigern zu einem Triolenverkehr mit Männern, die sie in ihrer Wohnung hatten, gewinnen. Verweigern habe die Tat gelegt. Sagen Sie. Das muss ich restlos ablehnen. Das ist eine gemeine Diffamierung. Bitte? Stimmt nicht, nein. Ihr Mann ist ja zu befragen, ob sowas überhaupt jemals möglich war. Es ist ja unglaublich, etwas derartiges. Dann sollen Sie auch einen Herrn Überreiter angeboten haben, ihrer Tochter ihm zum Urlaub mitzugeben. Meine Tochter? Herrn Überreiter. Herrn Überreiter. Es Es ist Schandtat, was dir ist. Herr Überreit hat mich vor 14 Tagen oder 3 Wochen angerufen und hat gesagt, Frau Weigand treibt das teuflischste Spiel mit Ihnen. Nehmen Sie sich in Nacht, aber ich kann Ihnen nichts erzählen, weil Ihre Tochter dabei ist. Ich war unten in seinem Geschäft in der Firma Bachmeier. Und dann sprach er nicht weiter, dann sagte er, kommen Sie doch mal ohne Ihre Tochter. Dann bin ich ein paar Tage später allein hingegangen und sagte, die Frau Weigand ist mir zu gefährlich, ich sage nichts mehr. Das geht gegen mich zurück, hat eine wahnsinnige Angst. Und er sagte mir, wie die Silvia dabei war, sagte er, ich weiß noch nicht, was ich gegen diese Frau unternehme. Die ist gemeingefährlich, glauben Sie es mir. Das hat Herr Überreiter gesagt. Überreiter in der Firma Bachmeier. Ja, die Firma Bachmeier wüsste näher Bescheid über Ihre einzelnen Wohnung und Sie. Ja, dann habe ich ja, Herr Überreiter hat mir ja meine Eigentumswohnung vermittelt. Ja, sie meint, dass sie von der Firma Bachmeier auch bezüglich Weiterabnahme etwas angegeben werden könnte. Der hat die Firma Bachmeier hat mir die Kaulbachstraße vermittelt und die Schellingstraße. Die habe ich vom gleichen Tag. Sind das Eigentumswohnungen? Nein, nein. Auch die eine ist keine. Nicht wahr, Herr Rechtsanwalt? Ist jetzt noch keine, sondern die Eigentumswohnung. Ist immer noch ja, nicht welche die ist keine. Die Kaulbachstraße ist ja, aber noch nicht. Ja, die haben sie als Eigentumswohnung gekauft. Ja, und 5 Jahre. Und in der Einbinderstraße, das ist wohl auch eine Eigentumswohnung, nein, die meine Tochter gekauft hat. Keine Eigentumswohnung, es ist eine Mietwohnung. Eine Mietwohnung. Haben Sie sonst noch weitere? Das ist eine Wohnung, Herr Staatsanwalt, das ist ein Einzimmerappartement. Da zahlt man 2000 Mark Miete voraus und zahlt monatlich 112 Mark Miete, stellt Möbel hinein, richtet das sehr hübsch ein und kann dann dafür 200 Mark verlangen oder 220. So ist das. Ja, hier haben Sie vermietet, nicht wahr? Ja. Aber eine Untervermietung ist ja auch nicht immer gestattet worden. Ja, aber die Firma Aschenbrenner hat es mir gestattet, sowohl also die es sind jedenfalls keine Eigentumswohnungen? Nein, es sind keine Eigentumswohnungen. Auch die in der Einbinderstraße? Auch nicht in der Einbinderstraße. Haben Sie sonst irgendwo noch Eigentumswohnungen? Nein, ich habe auch nur die eine und die ist es noch nicht mal. Es ist mal irgendwie besprochen worden, dass Sie insgesamt 10 Appartements haben sollen. Ja, es wird so viel gesprochen. Das sind ja alles Lügen. Zeugen. Das ist ja unwahrscheinlich. Also diese Teil und davon ist nur eine Eigentumswohnung, nämlich die in der ich wohne.